Doch der befahl seinen Söhnen, den Maultierwagen mit schönen Rädern zu rüsten und dann einen Lastenkorb drüber zu binden. Selbst aber stieg er hinab in die duftende, hochüberdachte, zederngetäfelte Kammer, die viele Glanzstücke einschloss, und rief Hekabe zu sich herein, seine Gattin, und sagte: »Hör, meine Liebe, mir kam vom Olymp her von Zeus eine Botin. Freikaufen soll ich den lieben Sohn, zu den Schiffen Achaias eilend, und Gaben bringen Achill, die sein Herz ihm erweichen. Nun denn, so sage mir dies, was hältst du davon ganz persönlich? Schrecklich treibt mich ja selbst der Mut und ein innerer Drang an, dorthin zu gehen zu den Schiffen ins weite Heer der Achaier.« Sprach es, da schrie seine Frau hell auf und gab ihm zur Antwort: »Weh mir! Wohin nur verschwand der Verstand dir, für den du doch früher bei den Menschen berühmt warst, bei Fremden wie Untergebnen? Wie willst du denn zu den Schiffen der Danaer gehen, ganz alleine, unter die Augen des Mannes, der dir so viele und wackere Söhne getötet hat? Von Eisen muß wahrlich dein Herz sein. Wenn er dich nämlich fasst und erblickt mit eigenen Augen, Rohfresser er und tückischer Mann, so wird er sich deiner nicht erbarmen, nicht achten dich. Aus der Fern lass uns weinen, hier in der Halle sitzend. So spann wohl das mächtige Schicksal bei der Geburt es ihm zu mit dem Garn, als ich selbst ihn geboren, dass er schnellfüßige Hunde sättige fern von den Eltern bei dem brutalen Mann. Dem möchte ich mich in die Leber tief verbeißen, um sie zu verzehren. Das wär die Vergeltung für meinen Sohn, denn nicht als Feigling liegt er erschlagen. Nein, für die Troer und tiefgebauschten Frauen der Troer hielt er stand, an Flucht nicht denkend und nicht an Entweichen.« Ihr erwiderte Priamos da, der gottgleiche Greise: »Halte mich nicht zurück, der ich gehen will, und werde grad du nicht mehr zum Unheilsvogel im Hause. Du beredest mich niemals. Denn hätte mir ein anderer, ein Erdenmensch, dies befohlen, sei es ein Seher, der Opferbeschauer, sei es ein Priester, Täuschung würden wir es nennen und mehr noch den Rücken ihm kehren. So aber selbst hörte ich ja die Göttin und sah ihr ins Antlitz. Geh ich, und nicht für nichts wird ihr Wort sein. Doch wenn es mein Teil ist, dass bei den Schiffen der erzumschirmten Achaier ich tot lieg, zieh ich das vor. Und sofort mag mich dann töten Achilleus, mit meinem Sohn im Arm hab gestillt ich die Lust an der Klage.« Sprach es und öffnete dann die schönen Deckel der Truhen, nahm von dort heraus 12 wunderschöne Gewänder und 12 Mäntel, einfach gefaltet, und gleich viele Decken, gleich viele weiße Überwürfe und Untergewänder, und wog an Gold dann ab und nahm sich 10 volle Talente, nahm heraus 2 funkelnde Dreifüße wie auch 4 Kessel und einen wunderschönen Becher, den Thraker ihm gaben, da als Gesandter er kam, ein großes Besitzstück. Selbst diesen sparte nicht auf im Palaste der Greis, denn sein innigster Wunsch war, freizukaufen den eigenen Sohn. Aber sämtliche Troer scheuchte er fort aus der Halle und schalt sie mit schmähenden Worten: »Packt euch, elende Schandbuben, nichts nutze! Habt ihr nicht selber Anlass zum Trauern im Haus, dass ihr herkommt, zur Last mir zu fallen? Reicht's euch noch nicht, dass Zeus, der Kronide, dies Leid mir beschert hat, meinen Sohn zu verlieren, den Besten? Auch ihr werdet's merken, denn viel leichter wird es nunmehr sein, den Achaiern euch, da er tot ist, hinzumetzeln. Ich aber ginge, ehe ich sehen muss, wie die Stadt verheert und zerstört wird, mit eigenen Augen, viel lieber ein in die Häuser des Hades. Sprach's und vertrieb mit dem Stab die Reihen der Männer, die liefen weg von dem hektischen Greis. Der schrie nun laut nach den Söhnen, schimpfend auf Helenos, Paris und Agathon, den Edlen, Pammon, Antiphonos und den tüchtigen Rufer Polites, auch auf Deiphobos und Hippothoos und den erhabenen Dios. Und diesen neuen befahl der Alte mit Zuruf: Sputet euch, Bengel, ihr schändlichen Kerle! O, lägt ihr doch besser alle zusammen, statt Hektor tot da bei den Schiffen, den Schnellen! O, ich völlig Geschlagener, der ich die tapfersten Söhne zeugte im weiten Troja, von denen mir keiner blieb übrig! Mestor, den Göttergleichen, und Troilus, Kämpfer zu wagen, Hektor auch, der ein Gott unter Menschen stets war, und nicht schien er Sohn eines sterblichen Mannes zu sein, nein, der eines Gottes. Die hat Ares vernichtet, die feige Brut blieb ganz übrig, Flunkerer, Tanzbeinschwinger, Helden im Reigengestampfe, Räuber gar von Lämmern und Zicklein im eigenen Volke. Wollt ihr nicht endlich den Wagen schleunigst mir rüsten und das dort alles auf ihn laden, damit auf den Weg wir jetzt kommen? Also sprach er, und die, in Furcht vor dem Zuruf des Vaters, hoben herab den prächtigen Maultierwagen mit schönen Rädern, den kürzlich gefügten, und banden den Lastenkorb darüber, nahmen sodann das Maultürjoch vom Haken herunter, das gebuckelte, buchsbaumhölzerne, ösenbestückte, brachten dann mitsamt dem Joch das Jochband heraus von 9 Ellen. Und sie setzten das Joch auf die sorgsam geglättete Deichsel vorn an der Spitze und warfen den Jochring dann rund um den Zapfen. Dreimal umwanden sie beidseits den Buckel und zogen danach dann hoch die Deichsel, das Jochband, und bogen es unter den Haken. Und sie luden, geholt aus der Kammer, auf den polierten Wagen für Hektors Haupt das unermessliche Lösgeld, schirrten die Maultiere an, starkhufige, zügelgewohnte, die dem Priamos Mysa einst schenkten als glänzende Gaben, spannten die Pferde drauf ein für Priamos, welche der Alte selbst sich hielt und pflegte an blank gehobelter Krippe. Also ließen die beiden Schirren im Hof die Gespanne, Priamos und der Herold, die reich an klugen Gedanken. Nahe zu ihnen kam Hekabe nun, im Herzen bekümmert, und hielt in ihrer Rechten in einem goldenen Becher honigsüßen Wein, das sie spendeten, ehe sie gingen. Und sie trat hin vor die Pferde und sprach und sagte die Worte: Da, spende, Vater Zeus, und bete darum, dass du wieder heimkehrst von den feindlichen Männern, da dich ja dein Wille hin zu den Schiffen treibt, obgleich ich es freilich nicht möchte. Flehe darum hernach zum schwarzumwölkten Kronion, dem vom Ida, der auf die ganze Troas herabblickt, und bitte um einen Vogel, den schnellen Boten. Er ist ihm von den Vögeln der Liebste, und dessen Kraft ist die größte. Dir zur Rechten, das hast du erkannt, ihn mit eigenen Augen, du im Vertrauen darauf zu den Schiffen der Danaer hingehst. Aber verweigert der Zeus, der weithin donnert, den Boten, dann würde ich wohl kaum dich ermuntern und dir dazu raten, zu der Argeier Schiffen zu gehen, so sehr du drauf aus bist. Priamos gab, der Gottgleiche, ihr da zur Antwort und sagte: Ja, Frau, ich will, da du dies verlangst, mich willig dir fügen. Gut ist's, zu Zeus zu erheben die Arme, ob er sich erbarme. Sprach's, und der Alte trieb an, die Walterin über den Haushalt lauteres Wasser ihm über die Hände zu gießen, und diese trat zu ihm hin und hielt Becken und Kanne zugleich in den Händen. Dann, gewaschen, nahm an er den Becher von seiner Gemahlin, trat in die Mitte des Hofs und betete, Trankopfer sprengend, blickte zum Himmel hinauf und sprach mit erhobener Stimme, »Vater Zeus, hoch vom Ida gebietend, erhabenster, größter, lass mich bei Achilleus Freundschaft finden und Mitleid. Schicke mir einen Vogel, den schnellen Boten, er ist dir von den Vögeln der Liebste und dessen Kraft ist die größte, mir zur Rechten, das hab ich erkannt ihn mit eigenen Augen, ich im Vertrauen darauf zu den Schiffen, der da nahe hingeh.« Also sprach er betend, und Zeus, der auf Rat sind, vernahm ihn. Gleich schickte er den verheißungsvollsten der Vögel, den Adler, jenen düsteren Jäger, den sie auch Dunkelfleck nennen. Und so breit wie die Tür eines hochgewölbten Gemaches bei einem reichen Mann, die gut mit Riegeln versehen ist, so breit war jeder seiner Flügel, sie sahen ihn von rechts her über die Stadt hinstürmen. Und wie sie diesen erblickten, wurden sie froh, und allen erwärmte das Herz sich im Innern. Eilends bestieg dann der Alte den blankgehobelten Wagen, fuhr aus dem Hoftor hinaus und der mächtig dröhnenden Halle. Vor ihm zog das Maultiergespann den vierrädrigen Wagen, das der kluge Idaios lenkte. Aber dahinter liefen die Pferde, die lenkend der Greis mit dem Schlage der Peitsche rasch durch die Stadt hintrieb. Ihm folgten all seine Lieben unter heftigem Klagen, als fahre er schnurstracks zum Tode. Als sie zur Stadt nun hinaus und hinab zur Ebene gelangten, kehrten wieder zurück nach Ilios alle die andern, Söhne und Schwiegersöhne. Dem Zeus aber blieben die beiden nicht in der Ebene verborgen, und wie er ihn sah, da erbarmte er sich des Alten und sagte zu Hermes sogleich, seinem Sohne, »Hermes, vor allen anderen ist dieses dir ja das Liebste, Mannes Geleiter zu sein. Du erhörst, wen immer du möchtest. Bring den Priamos rasch zu den bauchigen Schiffen Achaias, und zwar so, dass ihn weder einer sieht noch erkenne von den anderen Danaern, eh beim Peliden er ankommt.« Sprach's, der Geleiter Hermes, der Töter des Argos, gehorchte. Gleich darauf band er sich unter die Füße die schönen Sandalen, göttliche, goldene, die ihn trugen über die feuchte und das unendliche Land so schnell wie die Stöße des Windes, fasste den Stab, mit dem er die Augen der Menschen bezaubert, welche er will, mit dem er die Schlafenden auch wieder aufweckt. Diesen in Händen flog fort der starke Töter des Argos. Rasch erreichte er dann den Hellespontos und Troja und schritt hin, einem fürstlichen Jüngling gleichend, dem erster Flaum um die Lippe sprießt im Reiz der blühendsten Jugend. Als die vorbei nun gelenkt am großen Grabmal des Ilos, brachten zum Stehen sie das Maultiergespann und die Pferde, damit sie tränken am Fluss, denn schon sank die Dunkelheit über die Lande. Wie er sich umsah, entdeckte da ganz in der Nähe der Herold ihn, den Hermes, und sprach zu Priamos gleich diese Worte, Gib, Dardanide, Acht. Es gilt jetzt, achtsam zu handeln. Einen Mann sehe ich. Bald, glaub ich, reißt der uns in Stücke. Komm, lass uns fliehen mit dem Pferdegespann oder aber ihn bei den Knien fassen und anflehen, ob er sich erbarme. Sprach es. Da wurde dem Alten verstört der Verstand vor Entsetzen. Steil stellten auf sich die Haare am ganzen Leib, dem Gekrümmten, und er stand wie betäubt. Da nahte der Bringer des Segens, fasste die Hand des Alten und fragte ihn, sich an ihn wendend: Vater, wohin lenkst du so das Maultiergespann und die Pferde durch die ambrosische Nacht, wenn die anderen Sterblichen schlafen? Schreckst du denn gar nicht zurück vor den mutbeseelten Achaiern, die dir feindlich gesinnt und voll Hass hier ganz in der Nähe sind? Sähe einer von denen, wie hin durch der Nacht jähes Dunkel du so viele Schätze fährst, was fiele dir dann ein? Nicht bist du selber so jung, und ein Greis ist hier dein Begleiter, abzuwehren den Mann, der als erster sich feindlich gebärdet. Ich aber will dir nichts Böses tun, und auch einen andern möchte ich wehren von dir. Du gleichst meinem eigenen Vater. Ihm erwiderte Priamos da, der gottgleiche Greise: Das mag wohl so sein, liebes Kind, wie du es hier aussprichst. Doch noch hat auch über mich ein Gott seine Hände gehalten, der einen solchen Wanderer mir schickte, dass wir uns treffen, mir zum Glück, zu bestaunen, wie du an Wuchs und Erscheinung und klug dazu im Geist, du entstammst glückseligen Eltern. Ihm erwiderte drauf der Geleiter, der Töter des Argos: Wirklich, dies alles, Alter, hast du, wie's recht ist, gesprochen. Aber wohlan, sag mir dies und berichte ohne Verfälschung. Schaffst du irgendwohin die Schätze, die vielen und teuren, fort zu fremden Männern, damit sie erhalten dir bleiben? Oder verlasst ihr jetzt alle bereits das heilige Troja, Schrecken erfüllt, da ein solcher Mann, der Beste, euch umkam, er, dein Sohn? Denn in nichts stand im Kampf er nach den Achaiern. Ihm erwiderte Priamos da, der gottgleiche Greise: Wer denn bist du, mein Bester? Welchen Eltern entstammst du? Wie sprichst du mir so gebührend vom Los meines unselgen Sohnes? Ihm erwiderte drauf der Geleiter, der Töter des Argos: Alter, du prüfst mich und fragst mich nach dem göttlichen Hektor. Ja, den hab ich sehr oft in der Schlacht, die Ruhm bringt den Männern, mit eigenen Augen gesehen, auch als zu den Schiffen hinfahrend er die Argeier erschlug, mit scharfem Erz sie zerfleischend, wir aber standen und staunten. Nicht ließ uns nämlich Achilleus kämpfen, erfüllt von seinem Zorn auf ihn, den Atriden. Dessen Kampfgenoss bin ich. Ein Schiff, gut gebaut, fuhr uns und bin Myrmidone. Mein Vater nennt sich Polyktor, reich ist er, aber schon ein Greis, genauso wie du hier. Und Söhne hat er 6, doch ich bin ihm sein 7. Als man gemeinsam loste, traf's mich, nach Troja zu ziehen. Jetzt kam ich von den Schiffen zur Ebene, denn in der Frühe werden hier rings um die Stadt die Achaier, die Strahlenden, kämpfen. Denn diese ärgert's, herumzuhocken. Die Fürsten Achaias können kaum noch die nach dem Kampfe Drängelnden zügeln. Ihm erwiderte Priamos da, der gottgleiche Greise: Wenn du denn wirklich Kampfgenoss bist des Peliden Achilleus, los, dann sag mir jetzt bitte die ganze lautere Wahrheit. Liegt noch dort bei den Schiffen mein Sohn, oder hat ihn Achilleus schon Glied für Glied zerhackt und an seine Hunde verfüttert? Ihm erwiderte drauf der Geleiter, der Töter des Argos: Alter, noch haben ihn nicht gefressen die Hunde und Vögel, sondern immer noch liegt er dort beim Schiff des Achilleus unversehrt in der Hütte. Der 12. Tag ist's für ihn schon, dass er so liegt, und weder verwest ihm sein Leib, noch die Maden fressen ihn, welche doch sonst, wie man weiß, die Gefallenen verzehren. Wahrlich, er schleift ihn ums Grabmal seines lieben Gefährten, mitleidlos, so oft das göttliche Frühlicht heraufzieht, doch er entstellt ihn nicht. Du stauntest, wenn du dazu kämst, wie er so taufrisch da liegt und ringsum vom Blute gereinigt, nirgends besudelt am Leib, und die Wunden sind alle geschlossen, die man ihm schlug, denn viele stießen das Erz in die Leiche. So umsorgen dir deinen Sohn die seligen Götter selbst noch im Tod, da er ihnen überaus lieb war von Herzen. Sprach's, da freute sich innig der Greis und gab ihm zur Antwort: Kind, in der Tat also lohnt's sich, gebührende Gaben zu geben den Unsterblichen. Hat doch mein Sohn, falls je er gelebt hat, nie in den Hallen die Götter vergessen, Olympos Bewohner. Und nun vergalten sie's ihm sogar noch im Schicksal des Todes. Nimm aber jetzt bitte an von mir diesen prächtigen Becher und beschütze mich und geleit mich mit Hilfe der Götter, bis ich zur Lagerhütte des Peleus-Sohnes gelangt bin. Ihm erwiderte drauf der Geleiter, der Töter des Argos: Greis, du versuchst mich, den Jüngern, doch wird dir dies nicht gelingen, der du mich drängst, an Achilleus vorbei von dir Gaben zu nehmen. Vor dem fürchte ich mich und scheue tief mich im Herzen, ihn zu berauben, dass mir hernach nichts Schlimmes geschehe. Für dich ging als Geleiter ich selbst ins ruhmvolle Argos, sorgsam im schnellen Schiff oder auch zu Fuß dich begleitend, und keiner wird, den Geleiter missachtend, den Kampf mit dir wagen. Sprach es und sprang auf den Pferdewagen, der Bringer des Segens, fasste geschwind die Geißel und Zügel mit seinen Händen und hauchte gleich den Pferden und Maultieren belebende Kraft ein. Doch als sie nun zu des Schifflagers Türmen und Graben gekommen, waren die Wächter gerade beschäftigt, das Nachtmahl zu rüsten. Ihnen goss Schlaf übers Aug der Geleiter, der Töter des Argos, allen, und öffnete stracks das Tor und löste die Riegel, führte Priam hinein samt den Prachtgeschenken im Wagen. Als sie zu des Peliden Lagerhütte gekommen, welche die Myrmidonen hochgebaut ihrem Führer, Balken der Tanne schneidend, und hatten darüber gebreitet ruppiges Dachschilf, das sie abgemäht hatten vom Wiesland, und rings war eine große Umfriedung gebaut für den Führer aus dichtgereihten Pfählen, ein einziger Riegel aus Tannholz schloss von innen das Tor. Es schoben ihn von den Achaiern je drei vor, je drei zurück, den mächtigen Riegel. Ja, von den andern. Achilleus indes schob ihn vor, auch alleine. Jetzt aber öffnete Hermes, der Bringer des Segens, dem Alten, führte die prächtigen Gaben hinein für den schnellen Peliden, stieg vom Pferdewagen hinab auf den Boden und sagte: Alter, wisse, ich bin als unsterbliche Gottheit gekommen. Hermes, hat mich mein Vater dir doch zum Geleiter gegeben. Freilich, ich gehe jetzt wieder zurück und will dem Achilleus nicht vor die Augen treten. Es wäre gewiss doch zu tadeln, wenn ein unsterblicher Gott sich so offen sterblicher annimmt. Du aber geh hinein und umfasse die Knie des Peliden und fleh ihn an, beim Vater und der lockigen Mutter und seinem eigenen Kind, damit das Herz du ihm anrührst. So also sprach er und schritt darauf hinweg zum hohen Olympos, Hermes. Priamos aber sprang vom Gespann ab zur Erde und ließ Idaios dort, und der blieb und hielt da im Zaume Pferde und Maultier. Der Greis aber ging geradenwegs hin zur Hütte, wo Achilleus, der Zeusgeliebte, saß, und er fand ihn drinnen. Und abseits saßen die Freunde, einzig die beiden, Heros, Automedon und auch Alkimos, Ares' Gefolgsmann, räumten neben ihm ab. Grad war mit der Mahlzeit er fertig, mit dem Essen und Trinken, und noch stand der Esstisch daneben. Heimlich vor diesen trat Priamos ein, der Große trat nahe, fasste Achilleus Knie mit den Händen und küßte die furchtbaren männermordenden Hände, die ihm viele Söhne getötet. Wie ein Mann, der heftig verblendet in seiner Heimat einen erschlagen hat und dann kam in das Land fremder Leute, in das Haus eines Reichen und Staunen band, die es sehen. So erstaunte Achill, als er Priamos gottgleich erblickte. Und auch die anderen staunten und blickten verdutzt aufeinander. Und da sprach nun Priamos flehend zu ihm diese Worte: Denk jetzt an deinen Vater, du göttergleicher Achilleus, der so alt ist wie ich, an der traurigen Schwelle zum Tode. Auch ihm setzen die Leute wohl zu, die rings um ihn wohnen, und es ist keiner da, ihn vor Schaden und Unheil zu schützen. Aber wahrhaftig, wenn jener dann hört, du seist noch am Leben, freut er im Stillen sich und hofft darauf, alle die Tage wieder zu sehen, seinen lieben Sohn, wie von Troja er heimkommt. Ich aber bin ganz geschlagen, der ich die tapfersten Söhne zeugte im weiten Troja, von denen mir keiner blieb übrig. 50 hatte ich einst, als die Söhne der Danaer kamen, 19 davon entstammten dem Schoß der nämlichen Mutter, aber die anderen gebaren mir die Nebenfrauen im Hause. Von denen löste den meisten die Knie der stürmende Ares. Doch der mir einzig war und die Stadt und die Leute beschützte, den hast du kürzlich getötet, als er für die Heimat sich wehrte, Hektor. Für ihn bin ich jetzt zu den Schiffen Achaias gekommen, ihn von dir loszukaufen, und bring unermessliches Lösgeld. Aber scheue die Götter, Achilleus, erbarme dich meiner, deines Vaters gedenkend. Noch größeres Mitleid verdien ich, brachte ich doch über mich, was noch nie tat ein anderer auf Erden. Hin zum eigenen Mund des Sohnmörders Hände zu führen. Sprach's und erweckte in ihm die Lust, um den Vater zu klagen. Der ergriff seine Hand und schob sachte von sich den Alten.